Hören 8, Text 3. Wie war denn dein Gespräch mit Dr. Wiederhold? Ganz gut. Er hat mir das Rezept gegeben. Aber er ist selbst nicht sehr überzeugt davon, dass ich es weiterhin mit Physiotherapie probiere. Er meint, ich solle es besser mit Akupunktur versuchen. Aber die Physiotherapie hat dir doch bisher schon geholfen. Ich weiß nicht. Die Beschwerden kommen ja immer wieder zurück. Aber Akupunktur, irgendwie habe ich Angst davor. Also, da würde ich auf jeden Fall noch einen anderen Arzt befragen.